wenn du's nicht glaubst. Vielleicht stehe ich vor dir und du erkennst mich nicht. Spielt das eine Rolle? Wir sahen ins gleiche Licht. Wir sind wie du, glaub es oder nicht. Früher oder später kriegen wir auch dich. Wir sind so, zu nah an der Wahrheit, zu nah am Licht, zu penetrant, um ignoriert zu werden. Das hört man nicht so nebenbei, wir wollen alles oder nicht. Heraus, zieh der Wahrheit ins Gesicht. Diese Band hat etwas Magisches, zog mich in ihren Bann. Und so wie es mir selbst ging, gilt es jedem irgendwann. Sie ist wie ein Virus und bist du erst infiziert, wird alles andere egal und es lebt sich ungeniert. Sie ist unser Schicksal, wo wäre ich ohne sie? Wärst du in diesem Rennen ohne Ziel? Wir sind so, zu nah an der Wahrheit, zu nah am Leben, zu penetrant, um ignoriert zu werden. Später